Radio Weser TV. Anders hören, anders sehen. Mensch. Człowiek. Humanidad. Człowiek. Mlad. Insan. Mrow. Людина. Чоловік. Чоловік. Інсон. Генте. Богу. Адам Лан. Млед. Ашемент. Чоловік. Антропос. Мров. Чоловік. Ян. Гуманідан. Адам. Генте. Mensch. L'homme. Человек. Боро. Людина. Нєрі. Чоловік. Чоловік. Інсан. Кульбушайка. Адамлар. Ашемент. Гарави. Адамлар. Саві. Інсан. Мануш. Уому. Чоловік. Млед. Бенд. Саві. Ашемент. Адам. Ісан. Чоловік. Інсан. Чоловік. Боро. Но. Чоловік. Менш. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Insan Radio Huchting aus der Medienwerkstatt und dem Kulturladen auf dem Gelände des Bürger- und Sozialzentrums. Nach unserer letzten Sendung im September von der Verbrauchermesse Hanse Live in den Messehallen haben wir heute Ausschnitte von Gesprächsrunden, die am 29. August auf der Fahrt mit dem Culture-Boot 3, veranstaltet vom Senator für Soziales, namentlich Hans-Georg Schlotmann, aus dem Referat Zuwandererangelegenheiten und Integrationspolitik von Bremen nach Bremerhaven auf der kleinen Bühne entstanden sind. Zum Thema Herkunft, Ankunft, Zukunft beginnen wir die Runde mit Lena Dütschek aus der Ukraine. Die Live-Moderation hat Claudius Jirke. Okay, deine Mutter, Lena Dütschek, die direkt neben mir sitzt, die kann natürlich noch perfekt ukrainisch. Nicht mehr. Auch. Nicht mehr. Ich bin schon in Deutschland seit 8 Jahren und wir mussten überlegen, wie sprechen wir zu Hause, Russisch Aha. oder Ukrainisch. Jetzt reden wir Russisch, dann kann ich nicht so gut Ukrainisch. Ich verstehe alles. Wenn ich 2 Tage in der Ukraine bin, dann kann ich perfekt Ukrainisch sprechen. Aber wenn wir jetzt sofort, zu Hause reden wir Russisch. Und wenn ihr miteinander sprecht, also ihr drei jetzt, also die Großtante, also Kira Begelmann, die Tochter Veronika Dütschek, die Mutter Lena Dütschek und der Sohn, der jetzt leider nicht kann, weil er irgendwie sich auf Prüfung vorbereiten muss, Alexei, ihr sprecht zu Hause Russisch, obwohl ihr in der Ukraine aufgewachsen seid. Ja, wir mussten entscheiden. Für uns war egal, das war beide Muttersprache, Russisch und Ukrainisch. Wir können zu Hause oder. Zum Beispiel, Veronika kann Russisch perfekt. Sie kann lesen, sie kann schreiben, sie kann sprechen, sie kann alles machen. Aber wir mussten viel üben. Und 2 Sprachen können wir nicht schaffen. Dann mussten wir auf 1 Sprache entscheiden. Oh, und ja. dann Russisch ist wichtiger. Wie war das in deiner Schulzeit, Lena? Du bist in Kiew zur Schule gegangen? Ja. Habt ihr im Unterricht Ukrainisch gesprochen oder habt ihr Russisch gesprochen? Ich bin in der russischen Schule gegangen, aber da gibt es Ukrainisch, klar. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Deutschland und Russisch und Ukraine oder Russisch, ich meine in der Schule. Wir haben Literatur, einzelnen Unterricht und Sprache. Und wir hatten russische Literatur, russische Sprache, ukrainische Literatur, ukrainische Sprache. Aber alle anderen Fächer haben wir Russisch gesprochen. Als du zur Schule gegangen bist, da war Josef Stalin schon tot. Ja. Lange Zeit. Da war Leonid Brezhnev, der oberste Sowjet. Du hast erzählt, deine Tante konnte in Kiew nicht, durfte nicht studieren. Ja. Warum war das so? Ja, sie hatte keine russische Familienname. Begelmann klingt überhaupt nicht russisch. Genau. Nee. Nicht russisch, nicht ukrainisch. Der klingt weder russisch, noch klingt er ukrainisch. Genau. Wonach klingt er in russischen Ohren, in ukrainischen ja. Ohren? Ja, das klingt nach Deutsch oder nach Hebräisch. Nach Deutsch oder Hebräisch? Ja. Es gab viele Juden in der Ukraine, ja. in Kiew. Ja. Und die waren nicht so besonders erwünscht, die durften nicht in Kiew studieren. War das der Grund? Offiziell durften sie, klar. Aha. Aber unoffiziell, es gab ganz wenig Möglichkeit zu studieren mit solchen Familiennamen. Immer Name, verstehst du? Zum Beispiel, keiner wollte in Pass sehen, wie ist deine Nationalität. Aber Nachname, oh, das ist kein russischer Name, das ist kein ukrainischer Name. Nationale Kader, ja. Und das war nicht so einfach. Und bei ihrer Zeit. Und dein Nachname, also unter der Zeit von Leonid Brezhnev, war Dütschek auch kein ukrainischer Name? Auch kein russisch klingender Name, oder? Doch. Doch. Ja, Dütschek, das klingt nicht ganz richtig ukrainisch, aber ganz ähnlich. Okay. Ja. Das war akzeptiert. Das ist Name von meinem Mann. Ah, okay, dein Mädchenname, mit dem du zur Schule gegangen bist. Mein Nachname ist typisch russisches Name. Okay, dann gab es keine Probleme. Ja. Du hast in Kiew studiert. Wie war das im Studium? Also wie kann man sich das vorstellen? Lustig. Ja, wir hatten ganz viele Probleme. Und wir mussten zum Kolchose gehen. Das bedeutet, wir mussten Bayern helfen. Wir konnten nichts helfen, aber wir mussten das machen. Auf eine Sache, das war dumm. Auf andere, das war ganz interessant, lustig. Wir haben keine Freunde gehabt und ganz viel erlebt auch. Und Studiengang war ganz gut, interessant auch. Aber wir mussten auch kommunistische Politik studieren und kommunistische Philosophie. Wir mussten ganz viele Stücke von Brezhnev auch notieren und ganz viel. Nicht so wichtige Sache für meine. Ich habe Physik und Mathematik studiert und das war nicht ganz mein Fach überhaupt. Und wie ist es dir dann an dem Tag gegangen, als in Tschernobyl diese Reaktorkatastrophe war? Weil du hast mir erzählt, als ich das erste Mal kennengelernt habe, dass das der Moment war, der bei dir den Auslöser gemacht hat, das Land zu verlassen. Wie weit warst du von Tschernobyl weg, als das passierte? Ja, Kiew ist ungefähr, ich denke, 200 Kilometer von Tschernobyl. Und wir waren in unserer Dacia. Sie ist noch 40 Kilometer näher zu Tschernobyl. Und wir waren da, das war Wochenende, ganz perfektes Wetter. Ich war 21 Jahre alt und ich war 8 Monate schwanger. Und wir haben sofort mitgekriegt, dass es etwas passiert. Aber wir hatten keine Information von niemandem. Und das war ein ziemlich starker Stau. Deswegen haben wir mitgekriegt, es ist etwas passiert. Was genau, wusste niemand. Und unser Weg von Dacia nach Kiew war ungefähr 15 Stunden. So, normalerweise 1 Stunde. Wir mussten immer auf Busse warten. Die Busse waren schon leer. Deswegen, das haben wir verstanden. Die Busse mussten zuerst die Leute umziehen oder noch etwas machen. Und dann sind sie schon nach Kiew zurückgegangen. Aber keine Information war da. Und das war schrecklich. Ich habe ganz schreckliche Gefühle gehabt. Und für deine Familie ist es der auslösende Faktor gewesen, nach Deutschland zu kommen. Wie bist du dann hier angekommen? Ja, ich wollte noch etwas dazu sagen. Dieses Tschernobyl-Gebiet, das war unser Lieblingsplatz, wo wir immer Pilze gesammelt haben. Früher. Immer. Und dann nach der Tschernobyl-Explosion haben wir innerhalb 10 Jahre nichts gesammelt. Nirgendwo. Keine Beeren, keine Pilze mehr und so. Und früher haben wir auch ganz oft Fisch geängelt und dann auch nichts mehr. Ja, und das war ein ganz wichtiger Grund. Nach der Tschernobyl habe ich ganz viele Probleme mit meiner Gesundheit gehabt. Ganz viel. Und bei letzten Mal, ich wurde viermal operiert und bei meiner letzten Operation, ich habe so mitgekriegt, dass ich wegfahren muss. Und wir hatten solche Möglichkeit, aber wir mussten entscheiden, oder ganze Familie fliegt weg oder kein aus unserer Familie. Und dann haben wir entschieden, ganze Familie, aber wir konnten nicht sofort alle. Und meine Tante war die erste, die Pionierin, die nach Deutschland gekommen ist und sie hat Erlaubnis gekriegt, dass sie in Bremen wohnt. Und dann in einem Jahr sind meine Eltern zu ihr gekommen, in Bremen und dann noch in einem Jahr unsere Familie. Ihr seid hier jetzt in Bremen richtig heimisch geworden, in Huchting. Wie siehst du dich in 10 Jahren, im Idealfall? Ja, ich hoffe, dass ich noch arbeite, vielleicht im Kulturladen weiter. Weiß ich nicht genau, aber ich hoffe darauf. Und ja, und dann vielleicht kann ich schon Enkelkinder bekommen, das ist für mich auch ganz interessant. Und ich, ja, ich bin sicher, dass mein Sohn kann mir schon solche Geschenke machen. Und dann, in 10 Jahren ist er 32, ja, dann kann er schon schaffen. Und ich hoffe, und ich hoffe, dass meine Eltern leben noch und meine Tante, das ist auch ganz wichtig. Und wir möchten weiter in Huchting wohnen. Ja. Ja, das klingt gut, he? Das klingt richtig gut. Also Huchting scheint was zu haben, was die Menschen dazu veranlasst, da zu wohnen. Hier ist Insan Radio Huchting und wir senden Ausschnitte von den Gesprächsrunden auf dem Kaltschabot 3. Gerade hörten wir Lena Dütschek aus der Ukraine. Neben ihr saß ihre Tochter Veronika. Ich war fast 5 und als wir dann nach Deutschland gezogen sind, dann wurde ich erst 5 Jahre alt. Okay. Ja, und ich bin jetzt 13 Jahre alt. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an die frühere Heimat, an die Ukraine, so wie sie früher war, als du 5 warst? Ich erinnere mich leider nicht an vieles, weil ich war noch sehr klein. An ein Gericht kann ich mich sehr gut erinnern, weil das essen wir immer noch. Das ist der Borscht. Borscht. Genau, das ist die Suppe, die immer gekocht wird in der Ukraine. Viele Lieder höre ich heutzutage auch noch, also... Du hast CDs mit ukrainischer Musik? Ja. Ja? Aber ich verstehe nicht immer alles. Veronika, wenn du dir vorstellst, in 10 Jahren, wie sieht dann dein Leben aus und was machst du dann beruflich? In 10 Jahren werde ich noch studieren, wahrscheinlich. Ich habe vor, Kunst zu studieren oder Architektur. Naja, was ich dann arbeiten werde, weiß ich nicht. Aha. Also ich habe es mir noch nicht ausgemalt. Aber, naja. Ja. Und wo wirst du dann leben? Wirst du in der Ukraine oder in Russland oder wirst du in Bremen weiterleben wollen? Höchstwahrscheinlich werde ich in Bremen weiterleben, weil das ist jetzt einfach meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen und ich möchte hier einfach nicht weg, weil hier sind alle meine Freunde und meine Familie. Aber wenn sowas auch passiert wie bei Tschernobyl, hoffentlich nicht. Aber vielleicht werden wir dann auch umziehen müssen, aber hoffentlich nicht. Als weiteres Mitglied der Familie war Kirabel Begelmann auf dem Culture Boot 3 zu Gast. Wie war das, als junges Mädchen im Stalinismus zur Schule zu gehen und aufzuwachsen? Я буду говорить по-русски. Ich spreche Russisch. Sie will eine Situation erzählen. Das war in der vierten Klasse. Ein Mädchen ist zur Schule gekommen und sie wollte etwas ihrer Lehrerin erzählen. Und früher, wir haben immer Gym von Radio gehört, sowjetische. Da gibt es solche Wörter. Wir sind freie Republik, die Sowjetunion gesammelt hat. Nicht gesammelt, verbindet hat. Und Mädchen hat nicht richtig die Wörter verstanden. Und sie hat die Lehrerin gefragt, nicht freie, sondern hungrige. Наша учительница понимала, что это может стоить. Aber die Lehrerin war ganz guter Mensch, Gott sei Dank, und sie hat sofort mitgekriegt, wenn jemand das hören kann, dann könnten wir später nicht dieses Mädchen, nicht ihre Eltern wiedersehen. Und dann sie ist mit diesem Mädchen allein gesprochen und in den nächsten Tag sind ihre Eltern zur Schule gegangen. Worüber haben sie gesprochen? Keine Ahnung. Aber Gott sei Dank, das war alles in Ordnung. Aber könnte auch ganz schlecht sein. Und das könnte anders sein, dass in nächsten Tagen nicht dieses Mädchen, nicht ihre Kinder, nicht ihre Eltern, nicht keine nochmal sehen. Also die Verwechslung statt wir sind eine freie Republik der Sowjetstaaten. Sie hat hungrige und, gesagt. Die Verwechslung in Richtung wir sind eine hungrige Republik der Sowjetvölker. Das hätte schon zu so einer... Ja, das war ein kleines Mädchen, 9 Jahre alt. Das war Stalinismuszeit. Ja. Sie ist mit meiner Tante zur Schule gegangen. Zum Thema Sowjetunion, Gulag und Tschernobyl ließ sich auch Steve Westway, Musiker aus England, befragen. Das ist was Steve Westway, den wir nachher noch auf der großen Bühne erleben werden, was dich, Steve, auch beschäftigt hat mal eine Zeit lang. Du hast erzählt, du hast Alexander Solzhenitsyn, den Archipel Gulag, gelesen. Krebsstation war der andere. Und natürlich ein Tag in dem Leben von Ivan Denisowitz war auch schon über den Gulag-Camp, der ein Tag da. Das war ein wunderschöner Film, auch in Englisch. Das war einer von den ersten Begegnungen mit Solzhenitsyn zu der Zeit. Ich meine, der ist nicht der einfachste Schriftsteller, der ist nicht einfach, aber wirklich intensiv, sehr intensiv und geht wirklich stark auf die Herzen. Und wie das beschreibt, die Gulag, wie der gelebt, besonders dieser eine Tag von dieser einen Mensch da, das war der Wahnsinn. Und das ist total fremd, was ich quasi in meiner Kultur, ich bin Engländer, ich bin seit 79 hier in Deutschland, aber es ist eine total andere Kultur. Und das war natürlich ein anderes Fenster geöffnet zu meiner Erfahrung durch diese verschiedenen Bücher, was ich gelesen habe zu der Zeit. Weil ich war schon studiert als Englischlehrer. Und also ich war auch beschäftigt mit Englischliteratur und natürlich die russische Literatur übersetzt. In die Originalsprache, das hat mich gespannt, aber ich habe leider nicht Russisch gelernt. Steve, du hast diesen Tag hier in der Nähe von Bremen erlebt. Ja, ich war in Deutschland und in ein kleines Dorf außerhalb Verden. Ich war da mit meiner Freundin, einer deutschen Freundin. Ich hatte nicht so viel Deutsch zu der Zeit und natürlich, ich habe das mitgekriegt über... Ich glaube, das ist erstmal raus über Schweden gekommen. Ich glaube, die Russen hat das irgendwie heimlich gehalten. Und langsam sickert die Nachrichten raus. Und natürlich, meine Freundin hat zu der Zeit eine 7 Jahre Tochter und die hat tierische Angst. Ne? Besonders von welche Richtung kommt der Wind und von welcher Richtung kommt der Staub. Und natürlich, das war berichtet, es kommt näher und näher und näher und dann riesengroße Maßnahmen. Und natürlich, die deutschen Behörden sind eingesprungen und wie immer. Und erstmal, ich glaube, ein bisschen Panik gemacht und dann langsam kam ein bisschen Logik und ein bisschen, was ist die richtige Wort, die hat einen Plan gemacht und dann irgendwo, das war schon, welcher zum Beispiel weiß, Pflanzen sind betroffen, zum Beispiel Champignon war stark betroffen. Man dürfen zu der Zeit keine Champignon, Wildchampignon sammeln. Ich war schon in England, das war schon ein Problem mit den Lämmern auf die Waliser hier. Die war echt kontaminiert. Zwischen den Gesprächsrunden musizierten das Duo Duff und das Duo Sass. Gerade hörten Sie einen Ausschnitt vom Duo Duff mit Miriam Schulze an der Geige und Mossen Nejadi Kakavant mit der Duff, einer persischen Rahmentrommel. Nächster Gast auf dem Culture Boot 3 war Suha Tomashamu aus dem Irak. Jetzt ist Suha Tomashamu hier und die kann was erzählen über die Wurzeln, die im Irak liegen, genauer gesagt im Dorf Al-Kosh. Stimmt das? Ja, stimmt das. Und zwar, du sprichst mit deiner Familie Aramäisch. Ja. Erzähl mal, was ist das für eine Sprache, das Aramäische? Aramäische ist das Mutter Jesus Sprache. Es ist eine ganz alte. Es ist die Sprache, mit der Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat. Genau. Die Sprache, die Jesus vermutlich auch in seiner Familie gesprochen hat. Suha hat mich mal eingeladen und da haben wir über Satellit auch Chaldäisch ein Programm gehört, wo chaldäische Lieder gesungen worden sind und wo Chaldäisch auch zu hören war. Und es war eben über Satellit auch in Huchting zu empfangen, Aramäisch. Aramäisch, genau. Sag mal, sprecht ihr in eurer Familie Arabisch oder Aramäisch? Aramäisch. Und in der Schule, hast du da... In Irak Arabisch und hier in Deutsch sprechen, ja. Aber zu Hause Aramäisch. Und in der Schule habt ihr alle Arabisch gelernt? Alle Arabisch gelernt. Das war noch in der Zeit, wo Saddam Hussein bestimmt hat, was in den Schulen gelehrt wird. Ja, ich habe nicht viele Jahre gelernt, nur 6 Jahre. Aha. In Bagdad. Ich bin geboren in Bagdad. Und dann 6 Jahre, für mich ist es viele. In Irak. Ja, im Irak war das was Besonderes, wenn ein Mädchen 6 Jahre zur Schule gegangen ist? Ja. Ja, weil danach Frau arbeiten ist ein bisschen nicht verboten, aber es ist nicht schön von Frauen arbeiten in Irak. Dann, warum ich bin lernen? Aber dein Vater hat trotzdem gesagt, okay, du kannst zur Schule gehen? Ja. 6 Jahre lang? Ja. Und ist es bei Jungs anders? Dürfen die länger zur Schule gehen? Ja, bei Jungs anders. Bei Jungs kann lernen, kann rausgehen, kann Fahrrad, kann alles, aber Frauen nicht. Wäre das denkbar gewesen? Du hast gerade vom Fahrrad gesprochen. Hättest du in Al-Kosch oder in Bagdad Fahrrad fahren können zu der Zeit? Nein, oder? Nein. Ein bisschen unüblich. Bisschen unüblich, ja. In der Region, wo du gewohnt hast. Ja. Wie ist das gewesen in der Schule? Du hast drei Kinder, die gehen alle drei auf eine Schule in Huchting. Wenn du vergleichst, wie deine Kinder jetzt zur Schule gehen, ja, und was du von denen mitkriegst und das vergleichst mit dem, wie du zur Schule gegangen bist. Was ist da besonders anders? Ja, das ist ganz, ganz anders. In Irak gibt es Schlagen, Schreit, raus, ganz anderes. Keine frei, keine Worte, keine Demokratie, immer Angst. Wenn die zu spät kommt, Beispiel, dann muss bleib beim Wand und den Gesichter in Wand und mein Bein muss hoch, andere Seite und bleib bis lernen fertig. Und dann dauert halbe Stunde. Und jetzt hier gibt es keinen so. Du hattest erzählt, dass es auch noch mal was Besonderes war, dadurch, dass ihr, als ihr zur Schule gegangen seid, Christen wart und ja, in dem Umfeld nicht so viele Christen in deiner Klasse waren, war es immer ganz besonders schwierig. Also wie verhalten sich die christlichen Schüler? Also wenn es Streit gab auf dem Schulhof, wie war das da, wenn christliche Schüler... Genau, das sind natürlich, ich kann nicht mit dem Kreuz sehen, weil das ist, ich bin Angst, wenn die christlich sitzen da und dann draußen. Ich hoffe, bitte nie, die Leute, ich weiß es nicht, ich bin Christ. Hauptsache. Ich möchte nur nach Hause, ohne Kreuz, ohne, immer Angst. Wenn die Leute im Irak verstehen, nicht verstehen, die christlichen Leute sind ganz besonders. Du hast erzählt, dass es zu der Zeit, wo Saddam Hussein die Regierungsmacht innehatte, ganz gutes Leben gewesen ist, einigermaßen. Aber dann, als George Bush im Irak einmarschiert ist, dann hat sich was verändert für die Christen im Irak. Ja. Wie ist das gewesen? Ja, ich weiß, ich und mein Bruder gehen zum Bäckerei, kaufen Brot oder Brötchen und sprechen mit meinem Bruder. Natürlich verstehen, die sind Christenleute. Wenn die sprechen zusammen, dann weiß es den Christenleute. Und warten, dann kommt da, ich muss kaufen Brot. Die sagt, nein, gehst du zum Busch, kaufen Brot. Hier keine Brot von Christenleute. Ja, und ich bin sofort zu Hause, und mein Bruder sehr Angst gehabt und sofort von meinem Vater. Und mein Vater zum Polizei gegangen und so, das geht nicht. Was machen die Leute? Leute, Christ oder Aramäische oder Armenisch oder Kurdische, das sind Irak-Leute. Das war's. Also so wie ich das verstanden habe, wie du es auch früher erzählt hast, war das Leben unter Saddam Hussein für Christen schwierig, aber es war in Ordnung, die waren toleriert. Ja. Also ihr konntet eine Tischlerei haben in Al-Kosch. Ja. Und ihr konntet, also dein Vater konnte ein kleines Busunternehmen führen. Ja, von Bagdad nach Nordirak fahren, 12 Stunden, Bagdad bis Al-Kosch und Al-Kosch zurück nach Bagdad. Aha. Ja. Und es war in Ordnung, aber dann bei dem Einmarsch, nach dem Einmarsch der christlichen US-amerikanischen Truppen, Das da hat sich was verändert. Richtig, USA, das bedeutet, das sind Christenleute. Ja. Keine andere, und das ist schwer von muslimischen Leuten im Irak. Du hast ein Gedicht geschrieben zum Thema Heimat. Ja. Ich denke, wir müssen einfach mal Aramäisch auch mal hören. Ah, das ist Arabisch geschrieben. Arabisch geschrieben. Arabisch geschrieben und wir hören jetzt erstmal das Elfchen von Suha Tomashamu. Also Elfchen ist es deswegen, weil es im Arabischen 11 Worte hatte. Erste Zeile ein Wort, zweite Zeile zwei Worte, dritte Zeile drei Worte, vierte Zeile vier Worte, fünfte Zeile wieder ein Wort. In der Übersetzung sieht es vielleicht ein bisschen anders aus mit der Anzahl der Worte, aber im Arabischen stimmt es so. Und das sind insgesamt im Arabischen 11 Worte. بلدي مشتاقة إليك أود أن أشم هواك أتمنى المشي على أرضك أفتقدك. Jetzt die deutsche Übersetzung. Heimat, ich sehe mich nach dir. Deine Luft wieder einatmen. Auf deine Erde wieder laufen. ich vermisse dich. Sucha Tomaszamo. Wie war das Ankommen hier in Deutschland für dich? Ja, das ist lange Geschichte. Ich habe in Bagdad zu meinen Eltern geflogen, nach Al-Kosch. Und nach Al-Kosch ist die Station in Irak noch, in Dihok. Und danach Sacho, danach aus Türkei. Türkei dreimal in Midya. Und Istanbul und die erste Station in Deutschland. Ich bin in Hannover gekommen. In Hannover, ich habe schon ganz andere Leute gesehen. Ich verstehe nicht. Wein, Angst, traurig. Ich weiß es, was machen mit drei Kindern, kleine. Und hat ein Taxi mit arabischer Mann gewartet auf mich. Draußen und so sofort nach Brockschwein gibt es der Asyl und hat mich gefragt, wie heißt du? Ich verstehe nicht. Und what's your name? Ich sage Suha, Suha. Und ich weine auch. Ich habe drei Kinder und ich will nur Ruhe. Habe ich bleibt eine Woche in Hannover und danach Transfer gekommen nach Chemnitz. In der DDR. Ich gefahren mit Zug allein. Ich habe schon wie ein Mensch verloren. Habe ich viele verloren in dem Zeit. Meine Seele, meine Kraft, meine Eltern. Und habe ich gewartet in Chemnitz einen Monat. Und danach schickt mir mit meinen Kindern nach Grema. Nach kleinem Dorf Kolditz, das in Leipzig. Natürlich, ich komme hier in Deutschland ohne meinen Mann. Mein Mann in Irak bleibt im Gefängnis. Und habe ich gedacht, mein Mann ist tot. Dauert das 6-7 Monate. Und habe ich telefoniert gekriegt von Maurice, mein Mann. Und mein Mann Antrag gemacht von mich nach Bremen, bitte schicken mir meine Frau und meine Kinder. Und ich bin nicht sicher, das ist mein Mann genau, oder vielleicht das andere Mann. Habe ich telefoniert, kennst du mich? Ja, ich kenne mich, bist du meine Frau, Suha? Und kennst du meine Kinder? Ja, ich kenne nur zwei Kinder, weil ich bin schwanger mit meinem kleinen Sohn. Mein Mann hat noch nicht gesehen. Sagt, ja, ich kenne nur Gabriel und Noah. Aber die dritte, ich weiß es, ist Menschen. Ich kenne das nur Junge. Aber wie heißt es? Ich weiß es. Natürlich in Telefonie, das geht nicht. Also, und Ich komme nach Bremen, nach, wie gesagt, erster Mann, mein Mann, und schickt mir ins Bundesamt eine, 2 Wochen. Das muss nochmal wieder Transfer nach Lesum. Das dauert 2002. Und danach gekriegt Deutschpass, Reisepass. Und haben sie gesagt, das muss suchen, ein Wohnen. Und erste Wohnung in Bremen, in Hemmelingen, habe ich mit 3 Kindern. Und Gabriel, Noah, schon erste Klasse, zweite Klasse in Hemmelingen gefangen. Und die letzte Wohnung, habe ich in Huchting gewohnt. Und das ist neue, meine Heimat. Das danke schön. Suha, du hast auch noch ein Gedicht geschrieben zum Thema Ankommen. Ist das Aramäisch oder Arabisch? Arabisch. Arabisch. Jetzt hören wir wieder was Arabisches. Ja, ich kann sprechen Aramäisch, aber schreiben nicht. Oh ja. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Aha. Und verboten. Nicht von in Irak kann dann lernen. Konntet ihr in der Schule nicht lernen? Ja. Durftet ihr nicht dann lernen? Nicht, nee. Aber wir hören es Arabisch zum Thema Ankommen. عند وصولي المطار وجوه جديدة أصدقاء حياة جديدة صباح جديد فرح حزن جيران عمل جديد أنا مطمئنة. Jetzt auf Deutsch. Ankommen. Flughafen. Neue Gesichter. Neue Freunde. Neues Leben. Morgen. Nachbarn. Traurigkeit. Fröhlichkeit. Neue Arbeit. Ich bin in Sicherheit. Innerkap Latino, Koro, Soko Shaoso, Taigo, Nuklo, Haya Hasto, Yalif Naimani, Harone, Rechahe, Ono Madudno. Die deutsche Übersetzung? Ankommen, kalt, blonde Haare, Wald, frische Luft, Schnee, anderes Essen, Deutsch lernen, Freunde, anderer Kaffee, ich bin glücklich. Wir haben gerade das aramäische Gedicht zum Thema Ankommen gehört, vorgelesen von Gabriel Elias, das Gedicht seines Vaters, Moris Elias, was er als Elfchen in Aramäisch geschrieben hat. Gabriel, du bist noch im Irak geboren. Ja. Wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist? Also ich weiß nicht genau, so 5 Jahre. Erinnerst du noch irgendetwas aus dem Irak? Gar nichts. Gar nichts mehr? Du weißt gar nicht mehr, wie das da gewesen ist? Dein Großvater, deine Großmutter? Nee. Du erinnerst nichts mehr? Und gibt es noch Fotos, wo du zu sehen bist? Ja, ja. Und hat, auch wenn du Sachen erzählt bekommst, gibt es da ein bisschen Erinnerungen? Also wenn du Fotos anguckst aus dem Irak? Ja. Und dann erzählen dir deine Eltern ein bisschen was? Ja, ja. Okay. Und du sprichst Aramäisch? Ja. Mit deiner Familie zu Hause? Ja, das mache ich. Und wie sieht es aus jetzt hier in der Schule? Hat es irgendeine Bedeutung für dich, dass du, merkst du das in deiner Schule, dass du noch aus einer anderen Kultur kommst? Ist das anders als mit den anderen Huchtinger Schülern? Nee, ganz normal. Also für mich ist ganz normal, also mir ist es egal, wo, in welche Schule ich gehe. Und gibt es da Unterschiede? Also dass du merkst, dadurch, dass ich noch eine andere Kultur zu Hause erleben kann und dadurch, dass über meine Eltern ich noch ein bisschen was anderes mitbringe, bin ich ein bisschen anders als die anderen Schüler oder gibt es keine Unterschiede? Es gibt keinen Unterschied. Nee. Gibt es bei dir auf deinem CD-Player auch irakische Musik? Ja. Ja. Und in was für eine Sprache singen die dann? Aramäisch. Aramäisch. Du hast aramäische Musik? Ja. Und du machst auch Hip-Hop? Ich mache Hip-Hop, Breakdance, zusammen gemischt. Und dann gibt es noch einen anderen Verein, das nennt man Parkour mit Tricking. Tricking? Ja. Also ihr tanzt eher? Also ich tanze mehr als Parkour und Tricking. Aha. Die machen ganz zu Hause kaputt mit den Spielen zu Hause. Also du darfst auch zu Hause so Breakdance, ja, Hip-Hop, ja. Tricking, Parkour tanzen? Also Parkour und Tricking, das geht mir schlecht. Also draußen wäre es viel, viel besser als drinnen, weil da braucht man viel Platz. Okay. Und auf dem CD-Player, oder was für Musik wird dann eingespielt? Ist das Englisch, ist es Deutsch, ist es Aramäisch? Gibt es aramäischen Hip-Hop? Ja, gibt es. Habe ich auch. Oh ja. Es gibt sogar Remix Deutsch, Englisch und Aramäisch. Und da gibt's so, da sind aus allen Elementen, ist da was zusammengemischt. Ja. Das werden wir unbedingt in die Radiosendung, weil diese ganzen Gespräche, die wir machen, die sind Teil vom Insan Radio Huchting. Und Norbert Ehrlich, der ist jetzt die ganze Zeit, wenn er nicht auf der Bühne beim Duo Saas mitspielt, derjenige, der die Verantwortung hat für diese Sendereihe, Insan Radio Huchting. Und da werden wir ganz sicher was einspielen, nämlich wir werden aramäisch, deutsch, englischen Hip-Hop einspielen. Also wenn ihr diese Zettel seht, كوبانو مش غنوش كعمك كتليك مخبرين كوبانو دمرنو لك هاني خبر ترتي كل جسني إلك ماما تدعى مكونك رحمنا لومتيا كانو نوشي كيبي ماكولك ليتو لبب بريسو كتلي حوبو خديدة مستقرت مع عييدي لوكو دعنو من جسامنو ماما كومرنا شفر منا خليتو من روحمنو ماما من دبعنو ماما كل زمنو معاون لخلي بومي دي كوبانو ماما هاتمر لخيلو شمعت منو عمودمي أخبري ونو كودانو هنك رحمي كيدو يومو ماما كودانو كرحمت لي كيدو يومو ماما بحاية لوقتو عطلي بوصل بولخ ماما ممتي لخلي لي بيسو هونو النعيمو طعن لخلي امو حيسو سك لخلي ممتي لخلي اللي روبا يالفنو كورينو يالفنو كوسونو هونو النعيمو بيومو دوما ولو ديدي كنا كورينو والحبا Gabriel, wie sieht denn das bei dir aus? Was würdest du gerne in 10 Jahren sein? Also wie alt bist du in 10 Jahren? 23. Was würdest du dann gerne machen? Breakdancer. Beruflich würdest du gerne Breakdancer werden? Ja. Kennst du Leute, die mit Breakdance ihren Lebensunterhalt verdienen? Gibt es Leute, die das können? Ja, gibt es. Gibt es viele, die das machen können? Also nicht so viele, aber ich kenne welche. Aha. Aus Hamburg und so. Die können davon leben, vom Breakdance. Ja, ja. Und hast du auch noch eine andere Idee, noch was anderes zu machen? Oder willst du nur Breakdancer werden? Oder Fußballer zu werden. Fußballer. Okay. Okay. Und davon können auch einige leben, ne? Ja. Gut. Neda Aslami aus dem Iran antwortet auf die Frage zu ihrem Ankommen in Deutschland Folgendes. Ganz einfach. Ganz einfach. Du bist am Flughafen angekommen und die haben dich abgeholt. Ja, genau. Ja. Wie lange ist das her? Was, 4 Jahre? 4 Jahre. Ja. Und du hast dann, ich glaube, sehr bald Majid kennengelernt? Ja, ganz kurz, aber wir haben in Türkei zusammen getroffen. Ja, da ist Majid in die Türkei gekommen und du durftest auch in die Türkei und da habt ihr euch getroffen. Ja. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, Majid, du hast damals im Kulturladen gearbeitet und es war ganz spannend, diesen jungen, fast bald Bräutigam zu erleben, wie er in die Türkei gefahren ist, um seine zukünftige Braut kennenzulernen. Ja. Das war ganz spannend. Auch die Erzählung, er hat natürlich wenig erzählt, aber hinterher, wir waren alle ganz gespannt und haben wissen wollen, wie war das denn? Hast du sie kennengelernt und wird das jetzt was und so? Jetzt ist das natürlich eine spannende Sache. Hier ist das Insan Radio Huchting mit Beiträgen von den Gesprächsrunden auf dem Culture Boot 3 zum Thema Herkunft, Ankunft, Zukunft. Moderation Claudius Jöcke. Auf dem Podium jetzt Maral El-Bisarabi, ebenfalls aus dem Iran. Links daneben sitzt Maral El-Bisarabi. Du studierst hier in Bremen. Was ist das, was du studierst? Ja, ich bin jetzt im 3. Semester und studiere hier in Bremen Freizeitwissenschaften. Also ich hoffe, dass ich in 5 Jahren mein Studium erfolgreich abgeschlossen habe, viel gereist bin, noch bis dahin, soweit es möglich ist. Ja, und dann irgendwo vielleicht in einer Eventagentur tätig bin. In einer Eventagentur, da werden Freizeitwissenschaftlerinnen eventuell beschäftigt. Genau, ja. Und was, beschreib mal einen Freitag in 5 Jahren. Wie sieht im Idealfall dein beruflicher Alltag aus in der Eventagentur, in der du dann arbeitest? Versuch mal zu beschreiben, was machst du dann? Ja, also so wie ich es mir vorstellen würde oder was meine Wünsche sind, dass man vielleicht über längere Zeit auf ein Event hingearbeitet hat und alles geplant hat und organisiert hat. Was ist das für ein Event? Mich persönlich interessieren Veranstaltungen im Kunstbereich oder im Kulturbereich oder vielleicht auch Messen. Das ist so das, was mich interessieren würde. Sag mal, wäre so eine Veranstaltung wie das Culture Boot, wäre das eine Veranstaltung, die zu den Events gehört, die du interessant finden würdest? Ja. Lass uns mal, versuch mal, du studierst Freizeitwissenschaften, du arbeitest in 5 Jahren, wenn alles so läuft, in einer Eventagentur. Wie sieht das Culture Boot in 5 Jahren aus? Versuch mal, so eine Vorstellung zu entwickeln in 5 Jahren. Culture Boot, probier mal. Hast du eine Idee? Was wäre anders? Was wäre genauso? Ja, vielleicht würde ich mir wünschen, dass vielleicht noch mehr Publikum da ist, dass noch mehr Interesse da ist, dass noch mehr Leute kommen. Ich weiß nicht so genau, wie es jetzt mit der Werbung und so war, aber soweit es geht, halt dafür zu werben und Jung und Alt halt herzulocken, dass man halt noch mehr vermitteln kann und noch größeres Publikum hat. Ich muss dafür zu sagen, das Schiff ist absolut ausverkauft. Es dürfen 700 Menschen hier an Bord. die haben so ein Ding mit dem flinken Daumen, die zählen wirklich. Okay. Und es sind im Moment 700 Menschen an Bord, tatsächlich. Und mehr darf der Kapitän nicht mitnehmen. Wenn eine Kontrolle kommt, kommt es Schwierigkeiten. Ne? Also wir sind tatsächlich 700 Menschen und das ganze Schiff ist ausverkauft. Nicht, dass man denkt, also auch wenn hier nur der eine oder andere Platz frei ist, es sind tatsächlich alle Karten ausverkauft. Das ist schon mal eine schöne Sache. Aber vielleicht ein größeres Schiff. Vielleicht noch ein größeres Schiff, genau. In 5 Jahren gibt es noch ein größeres Schiff. Gut. Ebenfalls auf der Bühne In der Gesprächsrunde auf dem Kulturboot 3 saß Malik Amrani, der Sohn von Miriam Schulze, die wir hier schon als Musikerin beim Duo Sass gehört haben. Malik, du hast als Nachnamen Amrani. In welcher Gegend oder in welchem Land gibt es noch mehr Menschen, die Amrani heißen? In Algerien, schätze ich mal. Da könnte ich mir auch vorstellen. In Algerien, dein Vater kommt aus Algerien? Ja. Und was weißt du über deine Familie von deinem Vater? Ich weiß wenig. Also ich habe insgesamt 5 Geschwister, also Halbgeschwister. Aha, aha. Und die sind alle kleiner als ich. Also ich bin ja 13 und sonst gibt es noch einen, der 10 ist und sonst ganz jung. Oh ja. Mein Vater hat noch eine andere Frau noch mal geheiratet. Die wohnen in Delmenhorst und da sind die auch zu Hause und ich gehe ungefähr jeden Samstag dahin. Oh ja, du besuchst deinen Vater da und hast du eigentlich mal vor, nach Algerien zu fahren? Ja. Weil du hast eine Großmutter in Algerien, ne? Ja. Die lebt noch? Ja. Und ein Großvater auch noch? Das weiß ich nicht. Ah, okay. Und was gibt es sonst noch in Algerien für Familienmitglieder? Weißt du das oder... Die Großmutter auf jeden Fall. Nee, ne? Da habe ich keine Ahnung sonst. Okay. Wie könntest du dir das vorstellen, wenn du, oder hast du da eine Vorstellung, wären das die Sommerferien oder Osterferien? Ja, die Sommerferien. Sommerferien. Wie ist es denn da in den Sommerferien in Algerien? Also wenn wir Sommerferien haben, in Niedersachsen, in Bremen, wie ist es da in Algerien? Hast du eine Idee? Wärmer. Wärmer. Das könnte gut sein, ne? Dass da knallerheiß ist, ne? Und... Du würdest gerne mit deinem Vater mal dahin? Ja. Aha. Und die Großmutter, spricht die Arabisch? Bestimmt. Die wohnt in einer Stadt an der Küste. Oh ja. Und hast du eine Idee, wie würde das funktionieren mit deiner Großmutter? Könntest du dich verständigen irgendwie? Ich würde vielleicht Französisch lernen. Das habe ich vielleicht vor. Und dann würde ich mit der Französisch reden. Okay, das ist die Amtssprache in Algerien. Ja. Und die Großmutter kann vielleicht auch Französisch, ne? Ja. Das kann gut sein. Oh ja. Also du würdest gerne mal in das Land von deinem Vater, wo dein Vater herkommt, mal fahren. Wenn du dir vorstellst, Malik, in 10 Jahren, wie alt bist du in 10 Jahren? 23. Mit 23 ist man schon erwachsen, ne? Da hat man die Schule schon abgeschlossen, da ist man schon berufstätig. Wie könntest du dir das vorstellen mit 23? Was machst du dann? Was für einen Beruf hast du dann? Also ich könnte mir vorstellen, ich skate eben weiter und ja, vielleicht einen kleinen Skaterladen aufmachen, wo ich selber Skateboards verkaufe oder so. Oh ja. Das könnte eine faszinierende Sache sein. Wenn es mit dem Skaten jetzt nicht so klappt, wenn du damit nicht deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, hast du noch eine andere Idee, was man machen könnte, wenn man erwachsen ist? Ich würde dann auch gerne Sänger werden vielleicht. Sänger? Okay, richtiges Umgehen mit dem Mikrofon hast du jetzt auf jeden Fall schon bewiesen, dass das funktioniert. Wir müssen noch mal einen Schritt zurück, wenn wir Herkunft angucken. Ankunft. Das war Insan Radio Huchting. Diesmal mit Ausschnitten von den Gesprächsrunden auf dem Kulturboot 3 zum Thema Ankunft, Herkunft, Zukunft. Wir bitten, die teilweise schlechte Tonqualität der Beiträge zu entschuldigen. Die nächste Sendung am Donnerstag, den 13. November um 11.04 Uhr, kommt wieder wie gewohnt live aus unserem kleinen Studio in der Medienwerkstatt aus Huchting. Mit einem Gast aus Albanien. Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Radio Weser TV. Anders hören, anders sehen. Es folgen die Nachrichten des Deutschlandfunks.